Kundgabe 4963. Empfangen durch Bertha Dudde am 5. und 6.9. 1950. Worte der Liebe. Worte der Weisheit. Lehrtätigkeit. Kritik bei Veröffentlichung. In der Erkenntnis deiner Lebensaufgabe stehend, die im Verbreiten des reinen Gotteswortes besteht, wird dich alles zur Ablehnung veranlassen, was nicht dem Urquell der Wahrheit entströmt ist. Es können aber doch Worte der Liebe sein, denen kein gottwidriger Geist innewohnt. Und alles, was nicht wider mich gerichtet ist, ist gut, so wie es zur Liebe anregt. Im geistigen Reich erkennen sich die Wesen an ihrer Lichtstärke, die zur Belehrung zugelassen sind. Und daher ist es unmöglich, dass ein Wesen sich einschaltet, das noch finsteren Geistes ist. Ein Erdenkind, das sich dem geistigen Zustrom in Bereitwilligkeit öffnet, wird von den Lichtwesen in Liebe erfasst und behütet. Ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, bin im Geist gegenwärtig allen denen, die Verbindung mit mir haben wollen. Ich verlasse diese Menschen nicht, denn es sind meine Kinder, die ihren Willen mir schon bekundet haben. Also empfinden sie auch meine Nähe. Sie hören von mir Worte des Zuspruchs, der Tröstung. Sie hören Worte der Liebe, wie ich sie für alle Menschen bereit habe, die mich hören wollen. Ich will auch, dass sie den Mitmenschen gegenüber von meiner Liebe sprechen. Ich will, dass sie lebendig für mich eintreten, dass sie ihre Mitmenschen anregen, gleichfalls innige Verbindung mit mir herzustellen, dass sie also zum lebendigen Glauben führen alle, die sich führen lassen, also willig sind, mich zu erkennen. Ihnen gebe ich auch die Fähigkeit, für mich zu reden, so dass sie Erfolg haben können durch ihre lebendige Darstellung meines Wirkens an ihnen, des Erfüllens ihrer Herzen mit tiefer Liebe zu mir und daraus folgend das Vernehmen göttlicher Liebeworte. Dies sei allen denen gesagt, die mich sprechen hören im Geist, denen ich mich offenbare, auf dass sie mich erkennen und lieben sollen. Sie sollen künden, dass sie mein Wirken an sich selbst erfahren haben. Doch nicht allen ist die Aufgabe der Belehrung ihrer Mitmenschen zugewiesen, die Aufgabe, den Mitmenschen göttliche Weisheit, die ewige Wahrheit, zu vermitteln. Denn dieses Lehramt erfordert mehr. Es sind die Auserwählten meiner Berufenen, die ein solches Lehramt bekleiden sollen und die darum von mir erst für das Lehramt ausgebildet werden müssen, bevor sie in meinem Auftrag tätig sein können. Wer Weisheit verkünden will, muss erst selbst weise sein und seine Weisheit von mir entgegennehmen. Denn was den Menschen zum Herzen sprechen soll, muss auch verstandesmäßig angenommen werden können. Es muss die Weisheit auch als Weisheit erkannt werden, was zwar zuerst den guten Willen dazu erfordert, nicht zuletzt aber auch einer ernsten Prüfung standhalten können, was nur von wahrheitsgemäßem Wissen erwartet werden kann. Es darf der Verstand nicht ausgeschaltet werden, wenn es sich um das Annehmen meiner reinen Glaubenslehren handelt. Ich muss, da ich dem Menschen die Denkfähigkeit gegeben habe, ihm also auch ein Wissen unterbreiten, das der Verstand nicht abweisen kann, wenn das Herz aufgeschlossen ist für meine Belehrungen. Dies bedenket, dann werdet ihr auch verstehen, dass nicht ein jeder Lehrer seiner Mitmenschen sein kann, dass zuerst der Mensch selbst in die Weisheit eingedrungen sein muss, ehe er die Mitmenschen belehren kann. Und bedenket ferner, dass als Segen bringen sollende Belehrung alles das gelten soll, was Verbreitung findet, durch Druck oder Schrift. Dass ihr also sehr kritisch vorgehen müsset, wollet ihr die reine Wahrheit nicht gefährden, die nicht ein jeder lehren kann, der nicht dazu berufen ist. Denn ihr gefährdet die Wahrheit dann, wenn ein ernstlich und in gutem Willen Prüfender Mängel entdeckt, die ihm mein Wesen unglaubwürdig oder unvollkommen erscheinen lassen, weil auch sein Verstand urteilen will. Ich, euer Gott und Vater von Ewigkeit, erkenne euren Willen, mir zu dienen wohlan, und ich segne euch dafür. Doch ohne meinen besonderen Auftrag solltet ihr nicht in die Öffentlichkeit treten, da ihr reichlich Gelegenheit habt, im Stillen zu wirken, das heißt, in dem Kreis, den ich selbst euch nahebringe. Denn ich kenne die Menschenherzen und weiß es, wem ich sie zugeselle, auf dass sie zu mir finden. Doch ich weiß auch, was den Ablehnungswillen hervorruft, so wie es nicht in der rechten Weise den Menschen dargeboten wird. Denn ich gebe wohl allen den Beweis meiner Liebe, die danach verlangen. Doch nicht alle stehen in dem Reifegrad, mein Wort tönen zu vernehmen, wie auch nicht jede Seele fähig ist, das wiederzugeben, was ihr durch meine Liebe gedanklich zugeht. Darum sind solche Seelen auch nicht berufen, lehrend tätig zu sein, wenngleich sie viel Segen stiften können durch Wiedergabe ihrer Gedanken gegenüber ihrer Umgebung, weil, so sie mir selbst in Liebe zugetan sind, ihre Gedanken nicht falsch sein können, so wie sie für mich und mein Reich reden. Anders aber ist es, wenn geistiges Gedankengut öffentlich der Menschheit zugeführt werden soll, das Anspruch darauf erhebt, als unmittelbar von mir ausgegangen zu sein, als reinste Wahrheit anerkannt zu werden. Dann muss es auch von denen anerkannt werden können, die im ernsten und guten Willen es verstandesmäßig prüfen, weil die reine Wahrheit, die von mir ihren Ausgang nimmt, auch jede Prüfung vertragen kann. Denn sie spricht für sich selbst. Es wird auch die reine Wahrheit mehr Ablehnung finden als Annahme. Doch dann ist der Grund nicht darin zu suchen, dass sie unannehmbar für einen Menschen ist, sondern dass der Mensch durch sein gottwidriges Verhältnis nicht mehr fähig ist, sie zu erkennen. Doch auch der zum Erkennen unfähigste Mensch deckt schonungslos auf, was ihn an der Annahme von Geistesgut hindert, und er freut sich, so er einen Angriffspunkt gefunden hat, um auch die Wahrheit anzweifeln zu können. Und diese Angriffspunkte sollt ihr ihm nicht geben, so ihr für mich und mein Reich tätig sein wollet. Wohl könnet ihr mir dienen und mich ständig euren Mitmenschen vorstellen als einen Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Ihr sollet, wo es euch möglich ist, auf die Mitmenschen einwirken, dass sie sich in der Liebe üben. Ihr sollt selbst ihnen ein Beispiel geben durch einen Lebenswandel nach meinem Willen. Ihr sollet selbst geistig streben und auch eure Mitmenschen dazu zu veranlassen suchen. Ihr sollt euch innig mir verbinden und im Geist und in der Wahrheit zu mir beten. Und ihr werdet meine Liebeausstrahlung stets mehr und mehr empfinden. Ihr werdet recht denken, handeln und reden und also mir getreue Streiter sein im Kampf gegen den, der ausgeht, um zu verderben alle, die ihm keinen Widerstand leisten. Und also solltet ihr warten, bis mein Ruf an euch ergeht, besondere Arbeit zu leisten in meinem Weinberg, denn die Zeit ist nicht mehr fern, wo ich euch brauche, die ihr mir dienen wollet, und wo ich einem jeden die Arbeit zuweisen werde, seiner Fähigkeit entsprechend, und gesegnet wird sein, der mir dienet. Amen.